Everywhere people are jumping out the windows. Es brennt von hier aus gesehen der echte Turm. The World Trade Tower has just collapsed. Dieser Tag hat die Welt verändert. Madrid, Donnerstag, 11. März 2004. Das Böse. Tonight, I can report to the American people all they said wanted, dead or alive. Geronimo. Hörspiel in vier Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Leon de Winter. Teil 1. Abbottabad, Pakistan, 11. September 2010. Du hast etwas zu feiern, Sheikh. Du freust dich ja wie ein Kind, das einen Vogel geschenkt bekommen hat. Einen Falken. Amal war seine jüngste Frau. Es war ihre Nacht. Aber er war zu nichts imstande gewesen. Geh ein bisschen raus. Ich kann dich jetzt eh nicht zur Ruhe bringen. Geh und mach uns eine Freude. Hol uns ein Eis. Vanilleeis. Bevor er das Schlafzimmer verlassen hatte, hatte sie noch gefragt. Du weißt, welcher Tag heute ist? Er hatte genickt. 9 Jahre ist es her. Ein Grund mehr, heute Nacht zu feiern. Es war der Morgen des 11. September 2010. Auf den Tag genau 9 Jahre nach 9-11? Ja, so war es. Und 8 Monate vor der Operation Neptune Spear. In Abbottabad, Pakistan, war es 2:15 in der Nacht. UBL, so die vom amerikanischen Geheimdienst für ihn benutzte Abkürzung, schlich aus dem Haus und fuhr das Moped aus dem Lagerraum. Am liebsten hätte er seine Freude den stillen Straßen und schlafenden Häusern zugerufen. UBL wird sich die Welt wieder gefügig machen. Osama bin Laden lebte 5 Jahre hinter den Mauern seines Verstecks. So lautet die offizielle Geschichte. Tja, und das ist unrichtig. Er ist nachts regelmäßig ins Freie gegangen. UBL war heute ein glücklicher Mensch. Das Blatt würde sich wenden. Er würde alle schachmatt setzen, denn er war jetzt im Besitz einer Waffe, mit der er alle vernichten könnte. Am frühen Abend war sein Verbündeter und Kurier Al-Kuwaiti aus Islamabad zurückgekehrt. Sheikh, es ist vollbracht. Al-Kuwaiti öffnete die Faust und präsentierte auf der offenen Handfläche einen USB-Stick, als handelte es sich um ein kostbares Schmuckstück. Deine Macht kennt jetzt keine Grenzen mehr. Ein markenloser USB-Stick made in China mit einer Speicherkapazität von 16 GB. 7 Fotos, ein Video und ein 3000 Wörter umfassender Bericht mit Namen, Orts- und Zeitangaben. Er sah sich an und zog dann den Stick aus dem Computer. Er würde ein gutes Versteck für ihn suchen müssen. Lange hatte er sich durch die westlichen Nachrichtensender gesäppt. Nichts Besonderes. Präsident Obama unterbreitete irgendwelche Gesetzesvorhaben. Der Mann sah zufrieden aus. Schön. Dann trifft ihn der Schlag umso härter. Wie tarnte sich Bin Laden, wenn er nachts sein Versteck verließ? Den Beschreibungen nach, die man mir gegeben hat, trug er auf dem Kopf einen vorsintflutlichen Helm, so eine Art halbierten Lederball mit Ohrenklappen. Auf der Nase eine Brille mit Bifokalgläsern, die die Augen verzerrten. Um Hals und Kinn einen Schal, der einen Großteil des Gesichts verbarg. Und im Winter trug er einen halblangen grünen Militärmantel. Na, wie es sie in Pakistan überall für wenig Geld zu kaufen gibt. Dazu eine an den Knöcheln eng anliegende Pluderhose, den sogenannten Shalwar. Den hatte er auch schon in den Jahren in Afghanistan getragen. An den Füßen verschlissene Sandalen. Nur seine Körpergröße konnte er nicht ändern. Aber auf dem Moped fiel sie nicht auf. Und wenn er abstieg, stützte er sich auf einen Spazierstock und bewegte sich mit gebeugtem Rücken und schleppenden Schritten, was ihn 20 Jahre älter erscheinen ließ. Tatsächlich war er Anfang 50. Der meistgesuchte Mann der Welt kurfte auf einem schäbigen Moped mit 30 Stundenkilometern durch die nächtlichen Straßen Abbottabads. Niemand erkannte ihn. Er sah aus wie ein harmloser Sonderling mit bekloppter Kopfbedeckung. Der USB-Stick befand sich in seiner Manteltasche. Ein Päckchen Marlboro, wie immer. Danke. Streichhölzer habe ich noch. Es gab mehrere Geschäfte, die die ganze Nacht geöffnet hatten. Aber UBL wagte sich immer nur in diesen Laden. Grünliches Neonlicht, keine Überwachungskameras. Er gehörte einem Paschtunen. Mit ihm sprach UBL Englisch. Der Paschtune hatte ihn nicht erkannt. Hast du Eis? Eiswürfel, ja. Speiseeis, meine ich, mit Geschmack. Natürlich habe ich das. Halal? Was dachtest du denn? Hast du welches mit Vanillegeschmack? Ich habe gut 20 Sorten. Hier, Vanille mit Schokolade. Mögen Frauen das? Ja. Gut. Gut, und dazu noch eine Tafel Schokolade. UBL verabschiedete sich mit einem Nicken, nahm die gebeugte Haltung an und ging, auf seinen Stock gestützt, zu seinem Moped zurück. Eis und Schokolade verstaute er in der Kühlbox, die er auf den Gepäckträger des Mopeds geklemmt hatte. Bevor er aufstieg, wollte er noch eine zweite Zigarette rauchen. Er fühlte sich unbeobachtet, als er sich ohne Stock auf einer Steintreppe niedersetzte. In einer Ecke neben einer vergitterten Tür saß das Mädchen. UBL hatte sie im vergangenen Jahr häufiger hier gesehen. Eine kleine Bettlerin. Kein Kind mehr, 14, 15 Jahre alt. Eine Waise vermutlich. Sie hatte keine Hände. Neben ihr lagen zwei primitive Prothesen, simple Haken. Wer band sie ihr um? Sie kauerte auf einem Stück Pappe in bunte Tücher gehüllt, die nur ihre Augen frei ließen. Schöne, große, helle Augen. Und natürlich traurige Augen. Sie schlug sie nieder, als er den Blick nicht von ihr wandte. Das Mädchen stellte keine Gefahr dar. Er war eine größere Gefahr für sie als sie für ihn. Denn sie war seinem Mitleid ausgesetzt. Die US-Regierung hatte ein Kopfgeld von 25 Millionen Dollar auf ihn angesetzt. Der Mann war ein Vermögen wert. Aber wo war die Person, die ihn verraten würde? Es wird Zeit, mich vorzustellen. Mein Name ist Tom Johnson. Nach 18 Jahren beim Militär habe ich 2006 den Dienst bei der Delta Force quittiert und bin zur CIA gegangen. Dort war ich bei der Special Activities Division, kurz SAD, tätig. Genauer gesagt, bei der SOC, der Special Operations Group. Ich war eingeteilt für die Sondermission, bei denen Jagd auf die Rädelsführer der Taliban gemacht wurde. Bei einem Einsatz in den letzten Tagen des Jahres 2008 wurde ich schwer verwundet. Bis Ende 2009 war ich mit Reha und Fitnesstraining beschäftigt. Ich hoffte, in den aktiven Dienst zurückkehren zu können. Das war aber nicht mehr drin. Wie ich aussehe. Mittlere Größe, muskulös, rotblondes, sehr kurz geschnittenes Haar. Ich habe leider Narben im Gesicht behalten. Und um mein linkes Auge herum ist die Haut unnatürlich gestrafft. Beim Gehen ziehe ich das linke Bein ein wenig nach. Ich kann es nicht mehr voll belasten. Gelegentlich leide ich an Schwindelanfällen, die ich den Ärzten immer verschwiegen habe. 2012. Tel Aviv, Santa Fe, New Mexico. 11. Februar. Vera Baranco? Hallo, Vera. Tom. Ja, ich bin's, Tom. Hi. Hi. Tom. Ich dachte mir schon, dass Tom diese Zeit herum anrufen würde. Ja, ich dachte, ich will dich mal kurz anrufen. Ja, schön. Gut. Puh, ich muss kurz umschalten. Warst du gerade mit irgendwas beschäftigt? Ich erwarte einen wichtigen Kunden. Aber ein Minütchen habe ich schon noch für dich. Wie geht's? Was machst du? Wohnst du noch in London? Alles okay. Ich schaue mich ein bisschen um. Ganz entspannt, glaube ich. Was ist das für eine Nummer? Von wo rufst du an? Ich bin jetzt in Israel. Ach, in Tel Aviv? Genau, Tel Aviv. Für ein paar Wochen. Oh, da ist viel los in der Kunstszene. Müsste ich eigentlich auch mal hin. Aber dich sehe ich nicht, die Galerien ablaufen. Und das schätzt mich nicht. Das habe ich nie getan. Und du? Alles gut? Ja. Wirklich gut. Und deine Tochter? Wie alt? Ein Jahr, nicht? Ja, sie ist gerade ein Jahr alt geworden. Ich habe deinen Eltern Fotos gemailt. Hast du sie gesehen? Nein. Nein. Ich mail sie dir. Habe ich deine aktuelle Mailadresse? Die alte tut's noch. Die ist ganz ihr Vater. Oh, Verzeihung. Hätte ich das nicht sagen dürfen? Wir sind 6 Jahre geschieden. Du kannst alles sagen. Was hast du gestern gemacht? Nichts Besonderes. Wirklich nicht? Nein, nichts. Ich hatte nur so eine Idee. Was? Es ist viel passiert in den letzten 3 Jahren, oder? Eigentlich schon seit damals. Mit uns, mit Sarah und... Und ich dachte, ich schreibe das alles mal auf. Für ein Buch? Nein, nur für mich. Aber doch wohl kein Buch, oder? Kein Buch. Was hast du gestern gemacht? Ganz normal gearbeitet. Zwischendurch geweint, sonst nichts Besonderes. Sie wäre 9 geworden. Ich weiß, Tom. Ich hätte gerne noch mal. Noch einmal was? Wir haben nie richtig darüber geredet. Ach, wir haben bis zum Umfallen darüber geredet. Für mein Empfinden nicht. Ich hab's nicht kapiert. Wir haben geredet und geredet und geredet. Wir wissen, woran es zerbrochen ist, mein Lieber. Woran? Schuldgefühle. Daran ist alles zerbrochen. Bei jedem von uns auf seine Weise. Aber für mich ist das passé. Ja, ich habe gestern lange geweint und an Sarah gedacht und zwischendurch habe ich mein Baby an mich gedrückt. Ja, ich komme. Mein Kunde ist da, Tom. Tut mir leid. Ruf's ein andermal an. Ja, mach ich. Viel Glück. Viel Erfolg. Dir auch. Ich war damals im Irak stationiert. An jenem Tag im Jahr 2005, als Vera anrief. Unserem Kind ging es bereits sehr schlecht. Wir telefonierten täglich, aber es war derzeit völlig unmöglich, einen Platz in einem Militärflugzeug zu bekommen. Die Verbindung mit Vera war schlecht, aber die furchtbare Nachricht drang dennoch in mein Ohr. Sarah war gestorben. Unser Kind war tot. Das Einzige, was mich seither ablenkte von dem, was Vera und mir mit unserer Tochter zugestoßen war und zu unserer Scheidung geführt hatte, war der Kampf gegen die religiösen Eiferer. Anfang Frühjahr 2008 war ich auf einer FOB, einer Forward Operating Base, im Norden Afghanistans stationiert. Unsere FOB sollte einen Distriktchef beschützen. Der war mit dem Provinzgouverneur verwandt und korrupt wie die Pest. Mein Auftrag bestand darin, die Drogennetzwerke auszukundschaften und auszuheben, mit denen die Taliban in dieser Region ihre Operationen finanzierten. Unser tägliches Ritual bestand darin, die Dörfer, Täler, Berghänge und manchmal auch Höhlen radikal von Taliban-Kämpfern zu säubern. Die, die wir stellen konnten, töteten wir sofort, was oft nicht leicht war. Doch kaum hatten sie ihre Männer begraben, traten neue Kämpfer an ihre Stelle. Tagsüber nickten sie uns als Landarbeiter oder Bauern oder Händler zu. Und wenn es dunkel war, öffneten sie die Luken ihrer geheimen Verstecke und griffen zu ihren Waffen. Sie beschossen uns mit AKS und Mörsern und Panzerfäusten. Oder sie versuchten uns mit gut konstruierten, ferngesteuerten Minen in die Luft zu jagen. Rückblickend sieht man, wie katastrophal dumm unsere Erwartungen waren. Es war ein vergeblicher Kampf gegen eine tief verwurzelte Rückständigkeit. Es herrschte anhaltendes gegenseitiges Unverständnis. Der Krieg, mit dem die Hearts and Minds gewonnen werden sollten, konnte als Preis nur die Kapitulation haben. Und genau das ist schließlich eingetreten. Wir haben unsere Sachen gepackt und sind abgezogen. 13 Jahre Kampf. 2200 Tote auf unserer Seite. Kosten in Höhe von $1 Billion. Den Namen unserer FOB werde ich nicht nennen. Ich gebe ihr den Namen des Mädchens, das ich auf dieser Basis kennenlernte und das mein Leben verändert hat. FOB Apana. Aufgrund meines höheren Rangs genoss ich den ungeheuren Luxus eines eigenen Zimmers. Das heißt, ich hatte einen Container für mich. Dort hörte ich zum ersten Mal, nach 3 Jahren, seit dem Tod meiner Tochter, die Goldberg-Variation. In meiner Kindheit hatte sich mein Vater daran die Zähne ausgebissen. Sein Maßstab waren die legendären Einspielungen von Glenn Gould, an denen er sich vergeblich abarbeitete. Bis heute leidet er darunter, dass er die Variation nie wirklich beherrscht hat. Meine Eltern sind Musiker. Mein Vater ist Pianist, meine Mutter Cellistin. Sie spielten im Milwaukee Symphony Orchestra, gaben Unterricht und drückten mir schon früh eine Geige in die Hand. Ich hatte keine Musikerhände. Ich war ein Junge mit ADHS und pranken wie ein russischer Bauer. Ich weiß genau, dass ich meine Eltern furchtbar enttäuscht habe, so sehr sie auch behaupten, stolz auf mich zu sein wegen meiner Verdienste um unser Land. Sie hätten mich lieber auf einer Konzertbühne gesehen, als auf dem Schlachtfeld. Und das kann ich verstehen. An jenem Tag im Jahr 2005, als Vera anrief, hörte ich mir gerade wieder Goulds Goldberg-Variationen an. Santa Fe, Tel Aviv, 11. 12. Februar. Tom? Ah, Vera. Hallo. Oh, shit. Entschuldige, bei dir muss es ja mitten in der Nacht sein. Wie spät ist es bei dir jetzt? Ja, warte, mal sehen. Oh, 16:30 morgens. Oh, das tut mir leid. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Oh, macht nichts, macht nichts. Ich bin immer früh auf. Ich gehe 6 raus, am Strand spazieren. Wohnst du in einem schönen Hotel? Oh, ich habe übers Internet ein kleines Apartment gemietet. Ist das gut? Habe ich noch nie gemacht. Naja, warum solltest du das auch? Du bist ja steinreich. Aber einfache Landstreicher wie ich, die müssen das wohl oder übel. Wäre ich da so etwas wie nein? Oh, ich gönne es dir. Wie Rick das geschafft hat, ist mir ein Rätsel. Ist ja fantastisch. Ja, er ist unglaublich. Ja? Ja. Gut, dass du anrufst. Ja. Ich dachte, ich rufe dich zurück. Das Gespräch heute Morgen war ja doch ein bisschen komisch. Ja, ich dachte, ich muss dich anrufen, Sarahs Geburtstag. Na, wie sonst? Ja, ist gut. Nicht schlimm. Wirklich. Ich hock hier rum und da dachte ich... Du wolltest Dinge aufschreiben? Einfach nur für mich. Über damals? Ja, damals. Du musst nach vorne sehen, Tommy, wirklich. Wie steht es um deine Gesundheit? Gut, geht so. Ich möchte eigentlich nicht mehr daran denken, Tom. Gestern schon, natürlich. Dann denke ich nur an sie. Aber sonst, so wenig wie möglich. Und das heißt nicht, dass ich Sarah nicht geliebt habe, im Gegenteil. Alles tut weh. Das verstehe ich, Liebling. Aber durch deinen Anruf, verstehst du? Ich verstehe das. Es gibt wirklich Wochen, in denen ich keine Sekunde daran denke, dass sie nicht mehr da ist. Du machst das gut. Es geht von selbst. Und du? Ich? Ja, eher weniger. Es gibt so Phasen, da überfällt es mich richtig, da ist das alles wieder da, alles. Du hast niemanden. Wie meinst du das? Ja, vielleicht hättest du auch wieder heiraten sollen. Denkst du an jemand bestimmt? Bevorzugst du bestimmte Maße? Die kennst du. Entschuldige, ich hätte nicht davon anfangen sollen. So geht das eben, das weißt du doch. Ja. Dir hat es geholfen, ein neues Leben. Ich wäre sonst verrückt geworden. Dass du nicht verrückt geworden bist. Ich bin verrückt geworden, Liebste. Nein, du bist ein Held. Was du getan hast. Was du getan hast. Ich möchte nicht daran denken, Tom. Ja, ich doch auch nicht. Aber du denkst die ganze Zeit an sie, ja, nicht? Ja, die ganze Zeit, oft. Gestern natürlich, seit ich denke, dass ich es aufschreiben Welchen muss. Welchen Sinn soll das haben? Muss es wieder aufgerührt werden? Am Tag nach ihrem Geburtstag wollte ich dich kurz sprechen, das ist doch alles. Ja, ich weiß. Ja. Na dann, einen schönen Tag da drüben. Ja, dir auch, hm? Es ist nun einmal so, ich habe wieder eine Tochter, eine andere Tochter. Wunden können heilen, Tom. Sie können sich wirklich schließen. Und ich bin der lebende Beweis dafür. Ja. Ich weiß, was du durchmachen musstest. Schrecklich. War nicht schön, nein. Also gut. Gut. Danke, danke, dass du angerufen hast. Natürlich, einen schönen Tag, ja? Ja, dir auch. Einen schönen Abend dir da drüben. Hm? Ja, ciao. Ciao. Fob Apana, Afghanistan. Frühjahr 2008. A State of Wonder. The Complete Goldberg Variations 1955 and 1981. Hm. Diese CD-Box befand sich in einer Kiste mit persönlichen Sachen, die mich nach dreijähriger Reise über Deutschland, Japan, Diego Garcia schließlich in Afghanistan erreichte. Auf Fob Apana kehrte mein Bedürfnis nach Gold zurück. Ich schloss die Lautsprecherboxen an den DVD-Player an, setzte mich und zündete mir eine Zigarette an. Ich wusste nicht, ob ich es ertragen würde. Gold setzte ein. Nein. Einsetzen ist im Fall von Gold nicht der richtige Ausdruck. Von einem Anfang konnte keine Rede sein. Er holte etwas hervor, was immer da gewesen war. Er rührte etwas an, was ewig war und zugleich vergänglich. Zeitlos, aber zeitlich begrenzt. Das war das Herzzerreißende an dem, was ich hörte. Ich wollte nicht. Als ich mich zum DVD-Player beugte, um ihn auszumachen, sah ich sie durch die geöffnete Tür hereinkommen. Sie trat ein paar Schritte auf mich zu, dann blieb sie minutenlang reglos stehen, als hätte sie Angst, als sträubte sie sich gegen etwas, das sie mitriss. Sie stand da, dieses dünne Mädchen, mit offenem Mund, die großen blauen Augen aufgerissen, stand da, in Bachs Universum. Sie sah zu den Lautsprecherboxen, sah mich an. Als nach 3 Minuten auf die sachte Aria die temporeiche Variatio 1 folgte, schossen ihr Tränen in die Augen und sie rannte weg. Ich hatte sie schon ein paar Mal gesehen. Ein zierliches, vielleicht 13-jähriges Mädchen, das ihrem Vater überall hin folgte. Shadi war Lehrer in dem Dorf des Distriktchefs, sprach Englisch und arbeitete für uns als Dolmetscher. Er und seine Tochter hatten ein Gemetzel der Taliban überlebt, bei dem seine Frau und seine beiden anderen Töchter in ihrem Haus bei lebendigem Leib verbrannt waren. Sie waren über Kabul hierher gelangt. Drei Wochen dauerte es, bis sie wieder bei mir auftauchte. Sie kam mit ihrem Vater. Darf ich Sie etwas fragen, Colonel? Ach, natürlich, Shadi. Kommen Sie rein. Meine Tochter hat erzählt, dass sie hier Laute gehört hat. Musik, die aus dem Himmel kommt. Sie kann es nicht erklären. Können Sie es erklären? Sorgen Sie sich deswegen? Nein. Aber es scheint, als habe sie sich verändert. Innerhalb kurzer Zeit. Sie sagt, dass sie die Musik ständig in ihrem Kopf hört. Darf ich fragen, was es ist, Colonel? Ich erzählte ihm von Glenn Gould, Johann Sebastian Bach, von den Goldberg-Variationen von klassischer Musik. Der Vater übersetzte es dem Mädchen, das sich dabei augenscheinlich langweilte. Darf ich es hören? Ich ließ ihn die Aria hören. Bei den ersten Noten richtete sich das Mädchen auf und stellte sich mit völlig verzücktem Gesicht direkt vor die Lautsprecher. Shadi hatte keinen Zugang, das konnte ich sehen. Für ihn war es eine Klangfolge ohne jede Magie. Was hört sie? Was hören Sie, was ich nicht höre? Die Vollkommenheit. Ich möchte nicht, dass es ihr schadet. Bach hat noch niemandem geschadet. Ich hoffe, Sie haben recht, Colonel. Wie heißt Ihre Tochter? Apana. Apana kam ein paar Mal die Woche, 5 Monate lang. Ich zeigte ihr eine DVD mit Bildmaterial zu Gould, führte sie ein in die Welt der Musik. Sie studierte die DVD Stunde um Stunde. Sie konnte den DVD-Player inzwischen selbst bedienen und die Variationen mit Kopfhörern anhören, auch wenn ich nicht da war. Nach 3 Monaten bewegten sich ihre Finger im gleichen Rhythmus wie die Finger Goulds. Herbst 2008. Fob Apana. Ich war auf dem Stützpunkt, als die Nachricht eintraf, dass ein Heckenschütze Shadi ins Genick getroffen hatte, direkt oberhalb seiner kugelsicheren Weste. Er war auf der Stelle tot. Wir wussten nicht, was wir machen sollten, wer für Apana sorgen könnte, wo Familienangehörige von ihr wohnten. Wir berieten uns mit den Afghanen auf dem Stützpunkt und beschlossen, mit dem Distriktchef zu sprechen, diesem korrupten Subjekt, das wir hier mit aller Macht beschützen sollten. Kann das Mädchen bei uns auf dem Stützpunkt bleiben? Nur bis sie von jemandem abgeholt wird. Wir könnten ihr Unterricht geben und sie kann bei uns im Frauencontainer wohnen. Wir sind gesetzlich verpflichtet, dieses Mädchen in einem Heim oder bei örtlichen Pflegeeltern unterzubringen. So ist das in unserem System vorgesehen. In Amerika wird das nicht anders sein. Ich bin nur ein Vollstrecker des Gesetzes. Wir respektieren Ihre Gesetze. Ich schob ihm ein Kuvert hin. Er nickte und sah gleich nach, was drin war. 25.000 Afghani? Das ist bescheiden, Colonel. Das Mädchen ist auf dem freien Markt mindestens 500.000 wert. 150.000 war der Preis, als ich den Mädchenmarkt zum letzten Mal gecheckt habe. Aber wir befinden uns hier nicht auf dem freien Markt. Sie bleibt bei uns. Wir schicken sie nach Amerika, so wie wir die Papiere haben. Die Afghani in dem Kuvert sind ein Zeichen der Achtung vor ihrem Amt. Keine Kaufsumme. Es ist zu wenig. Sie müssen wissen, dass es den Menschen hier nicht gefallen wird, wenn sie hören, dass das Mädchen auf dem Stützpunkt geblieben ist. Anders gesagt, er drohte mit Unruhen, wenn wir nicht mehr Geld auf den Tisch legten. Es ist keine Kaufsumme. Mehr bekommen sie nicht. Sollte es Schwierigkeiten geben, werden wir den Menschen Rede und Antwort stehen. Darf ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken, Exzellenz? Wir wussten verdammt gut, dass Apana nicht im Stützpunkt bleiben durfte. Wenn unser Headquarter Wind davon bekäme, steckten wir in der Scheiße. Also meldeten wir nichts. Ich hatte einen Stapel Papiere für die Adoption Apanas durch meine Eltern in die USA geschickt. Es fehlten viele Daten. Keine Geburtsurkunde, keine Mitarbeit seitens der afghanischen Behörden. Nach 10 Tagen der Trauer, während derer sie sich unter einer Decke in ihrem Container verkrochen hatte, spazierte sie wieder bei mir herein und machte ohne zu fragen den DVD-Player an. Die Variation. Alle 32 hörte sie sich an. Ich stellte ihr ein Keyboard ins Zimmer. Sie würde der Musiker sein, der ich selbst nie gewesen war. Ich möchte Pianistin werden. 11. September 2010, Abbottabad, Pakistan. UBL fühlte über die Außenseite seines Mantels, ob sich der USB-Stick noch immer sicher in seiner Tasche befand. Amerika würde vor Empörung in Aufruhr geraten. Vielleicht würden Demonstranten versuchen, das Weiße Haus zu stürmen und eine Revolution anzuzetteln. Alles wegen der auf seinem Stick gespeicherten Daten. Er hatte die Absicht, die Verbreitung der Dateien mit neuerlichen Anschlägen auf New York und Washington zu synchronisieren. Schon seit einigen Jahren befasste er sich mit den Möglichkeiten des Einsatzes von radioaktivem Abfall. Wieder schlug die Bettlerin die Augen nieder. Hellblaue Augen. Sie hatte ihn beobachtet, das hatte er gespürt. Er ging in die Hocke und legte ein paar Münzen in ihren Almosennapf. Dabei sah er den Zipfel eines Fotos unter ihrem linken Knie hervorschauen. Er wollte es sehen, denn er erkannte die Kopfbedeckung. Es war eines der berühmten Fotos von ihm selbst. Viele Jahre jünger und in der Blüte seines Lebens. Es war überall in der islamischen Welt verkauft worden. Er wurde damals angebetet. Sein Bildnis wurde geküsst. Was tut dieses Mädchen mit diesem Foto? Hatte sie etwas gesagt? Ja, er hörte es jetzt. Wollte sie damit sagen, dass sie wusste, wer er war? Er konnte ihr mit einer Hand die Kehle zudrücken und sie erwürgen, so gut wie lautlos. Wer würde für sie beten? Allahu Akbar. Er nahm das Tuch, das sie um den Kopf gewunden hatte, zwischen Daumen und Zeigefinger und zog es behutsam herunter. Ihre Haare waren zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Wer hatte das gemacht? Ihr fehlten beide Ohrmuscheln. Es gibt immer noch viele Stämme, die solche Strafen vollstrecken. Für eheliche Untreue. Und häufig in Kombination mit dem Abschneiden der Nase. Auch im Fall einer Vergewaltigung. Das Abhacken der Hände war die Strafe für Diebstahl, das der Ohren für Ehebruch. Hatte dieses Mädchen beide Verbrechen begangen? Wie ist der Name? Apana. Ein afghanischer Mädchenname. Sie war keine Pakistanin. Eine von den afghanischen Flüchtlingen. Hellblaue Augen, also Pashtunin. Wie kommst du hierher? Männer haben mich mitgenommen. Hatten sie dich gekauft? Sie nickte. Waren sie schlecht? Sie nickte. Bist du weggelaufen? Sie nickte. Wer sorgt für dich? Ein Junge und eine Frau. Was für ein Junge? Shabar. Wo wohnt er? Weiß ich nicht. Und die Frau? Sie ist seine Mutter. Warum tun sie das? Sie sind barmherzig. Warum hast du dieses Foto dabei? Für Almosen. Manchmal geben die Menschen etwas, wenn sie das Foto sehen. Weißt du, wer das ist auf dem Foto? Sie kniff die Augen zu, als rechne sie mit einem Schlag. Sie nickte. Sie weiß, wer ich bin. Für UBL bestand kein Zweifel mehr. Dezember 2008, Nordosten Afghanistans. Hast du noch was von Apanas Familie gehört? Nichts. Wie viel hast du ihm geboten? MU, mein Freund und Kollege bei der Special Activities Division. Mohammed Hashimi. Wir nannten ihn MU. Er war als Kind aus Afghanistan nach Amerika gekommen. Sprach 6 Sprachen. Er war im selben Alter wie ich. MU sah aus wie ein Filmstar mit seinem dicken Schnauzbart. Wie Omar Sharif. Ich verstand nicht warum, aber er war stolz darauf. Vor 2 Jahren hatte er mir das Leben gerettet, als er bei einer von ihm geleiteten Mission eine Granate, die mir vor die Füße gerollt war, aufgehoben und zurückgeworfen hatte. Kaltblütig. Nach diesem Vorfall waren wir echte Freunde geworden. $10,000. Das ist hier ein Vermögen. Für den Betrag dürfen deine Eltern mich auch gern adoptieren. Mohammed und ich befanden uns in einem erfahrenen Trupp aus 6 Deltas, um einen in Gefangenschaft geratenen Kameraden zu befreien. Sein Name? Stephen Washington. Aufgewachsen in einem schwarzen Viertel im Norden von Minneapolis. Entschied sich für die Armee, weil er dort gratis studieren konnte. stieg bei der 34. Infantry Division bis zum Sergeant auf, nahm mit seiner Einheit an der Operation Enduring Freedom in Afghanistan teil. Seit Juni 2005 war er MIA, Missing in Action. Seine Leiche wurde nicht gefunden. 2008 kursierten Geschichten über einen Mann, den sie den Affen nannten. Dabei sollte es sich um einen Schwarzen handeln, einen wahren Riesen mit mächtiger Mähne, der im Käfig gehalten wurde und dem man Gefangene gab, die er zerriss und fraß. Der Affe wurde von einem afghanischen Bandenführer und Heroinschmuggler namens Ahmed Mata gefangen gehalten. Mata zog in den Bergen von Lager zu Lager und schleppte ihn in seinem Gefolge mit. Wir hatten ihn lokalisieren können und beschlossen, ihn zu befreien. Der Angriff war auf 3:30 Uhr nachts angesetzt. Durch unsere Nachtsichtgeräte konnten wir den Riesen erkennen. Hitte 3. Wir stürmten los. Die ganze Operation dauerte höchstens 10 Sekunden. Die Deltas warfen Handgranaten in die Hütten. Die Bandenmitglieder kamen herausgetaumelt und schossen blind um sich. Mata hatten wir in Hütte 2 unter Kontrolle. Die Hütte 3 bestand aus einem offenen Raum von 5x12 Metern. MU knipste seine Taschenlampe an. Washingtons rechte Hand war mit einer Kette an einen Ring in der Wand gefesselt. Der große Mann blinzelte, schirmte die Augen ab mit seiner Riesenpranke. Steven, wir sind gekommen, um dich nach Hause zu bringen. Du darfst nach Hause. Verstehst du? Wir sind Amerikaner und wir bringen dich nach Hause. Washington reagierte nicht. MU legte die Hand auf sein Knie. Steven, das hier ist vorbei. Du kommst mit uns. Washington holte aus, packte ihn am Bein, riss ihn um. Ich stürzte mich auf ihn, wollte ein Unglück verhindern. Es passierte dennoch. Washington ließ MU los, zertrat mein linkes Bein, haute mir mit seiner Kette auf den Schädel und schlug die Zähne in mein Gesicht. Er zerfleischte mich förmlich. Landstuhl Regional Medical Center Deutschland. Anfang 2009. Du bist nicht hässlicher geworden. Ich habe darum gebeten, mein Gesicht nach Richard Gere zu modellieren. Der ist total out. Da bist du doppelt angeschmiert. Es tut mir leid, Tommy. Wenn du dich nicht auf diesen Mann gestürzt hättest. Jetzt war ich dran. Aber nächstes Mal halte ich ihn nicht auf. Hat er es geschafft? Nein, er hat erst nach 3 Schüssen aufgehört. Der letzte war tödlich. Und du? Wie geht's? Ich war eine Weile in Urlaub, zwangsläufig. Zeig? Ja, zwecklos, aber da gibt es halt Richtlinien. Ich habe mit Vera geredet, sie ist besorgt und hat ein paar Mal versucht, dich anzurufen. Aber sie stellen sie nicht durch, weil du ohnehin nicht sprechen kannst. Wie geht es ab Hannah? Habe nichts von ihr gehört. Haben sie dir nichts gesagt? Was, du weißt es nicht? Ach Gott, Tommy. Was ist mit ihr? Keiner hier gibt mir eine Antwort. Ist es so schlimm? Deine Basis hat's erwischt. 37 Tote im Dorf, allesamt Zivilisten. 25 Tote auf Seiten der Taliban, aber das schert die nicht. 9 Tote in der Basis, allesamt von uns. Wer sind die 9 Toten? Ich hab doch keine Ahnung, Tom. Ich kannte niemanden von deiner FOB. Apana. Die haben sie mitgenommen. Die Taliban? Ja. Ein Lokalreporter schickte mir später Berichte über eine öffentliche Bestrafung in Khar, einem pakistanischen Städtchen auf der anderen Seite der Grenze. Dort sollte am 6. Januar 2009 eine junge afghanische Frau mit dem Abhacken ihrer Hände und dem Abschneiden der Ohren bestraft worden sein. Das Mädchen sollte sich dekadenter Künste schuldig gemacht und den Teufel angebetet haben, so der Lokalreporter. Es handelte sich seiner Meinung nach um Apana. Das war noch eine milde Strafe, schrieb er. Normalerweise hätte sie als Teufelsanbeterin enthauptet werden müssen. Es gab keine Bilder, keine handfesten Beweise dafür, dass die bestrafte junge Frau Apana war. Daran klammerte ich mich. Aber wenn ihr das zugestoßen sein sollte, war es meine Schuld. Ich hätte sie nie die Goldberg-Variationen hören lassen dürfen. Es war meine Schuld. Was tut man, wenn man schuldig geworden ist? 2012, Santa Fe, Tel Aviv, 13. Februar. Hallo, Tom. Hi. Ich hatte irgendwie einen Scheißtag. Das tut mir leid. Das war nicht meine Absicht. Ich finde es schlimm, dass es dir nicht gut geht. Aber es geht mir gut, Vera. Nein. Dann würdest du dich nicht so verhalten, dass du das willst, dieses Geschreibe. Ich bin okay. Es geht mir nicht super gut. Nein, aber es geht. Es gefällt mir hier. Schönes Wetter, gutes Essen. Ich möchte einfach alles abrunden. Durch Reden oder Schreiben wird da nichts draus. Leben musst du. Ich muss das erst abrunden, danach sehen wir weiter. Diese Art der Kommunikation ist nicht gut. Lassen wir es lieber, ja? Wie du möchtest. Ja, ich möchte das. Ich habe nur angerufen, weil Sarah Geburtstag hatte, Vera. Dass ich dich so aus der Bahn werfe, das finde ich echt scheiße. Ja, Mist. Ja. Ich habe jetzt zu tun, okay? Ja, klar. Okay, also, dann? Ja, okay. Also dann alles Gute, hm? Ja. Okay. Ciao. 11. September 2010. Abbottabad, Pakistan. Sieh mich an. Sie tat es. Der verhassteste und gefeiertste Muslim der modernen Zeit, den die allerbesten Ermittlungsdienste der Welt seit Jahren nicht aufspüren konnten, wird von einer kleinen afghanischen Bettlerin erkannt. Skurril. Wer ist der Mann auf dem Foto? Der Sheikh. Er wusste, dass sie es wusste. Er ließ das Foto in seine Manteltasche gleiten und schnallte die Prothesen an ihren Armstümpfen fest. Er bedeckte ihren Kopf, half ihr aufstehen und nahm das Zinnschälchen für die Almosen mit. Er setzte sie vor sich aufs Moped, wie ein unschuldiger Vater, der seine Tochter nach Hause brachte, kehrte er zu der Garage zurück, in der er das Moped abstellte. UBL war von einer armseligen kleinen Bettlerin erkannt worden. Allah, der Allbarmherzige, hatte offenbar Spaß daran, ihn zu piesacken. Er würde tun, was er tun musste. Februar 2011, Virginia Beach, USA. Was hat denn eigentlich das Haus zu bedeuten, in dem ihr da trainiert? Ist es das, was ich denke? Hey, Tom Johnson, du bist ein Suit, ein Anzugträger von der CIA. Lass Tom in Ruhe, Tom ist mein Bruder. Vito, mein Freund, ein bisschen salbungsvoll, schon ziemlich beschwipst am Grill stehend. Vito Jeff Reeder. In Wirklichkeit heißt er anders. Ist Enkel sizilianischer Einwanderer und hat den Körperbau eines bulligen Skandinaviers. Geboren wurde er in einem Dorf im Bundesstaat New York. Aufgewachsen ist er in der Bronx. Vito ist ein Navy SEAL, also einer, der wie ich Covered Operations erledigt. Die SEAL-Teams arbeiten regelmäßig mit den paramilitärischen Einheiten der CIA zusammen. Mit Vito Jafrida habe ich etwa 10 Missionen in Afghanistan durchgeführt. Wir hatten zusammen unter Beschuss gelegen. Wir hatten uns gegenseitig aus der Scheiße gezogen. Als Vito und ich uns im Januar 2011 zufällig auf meiner Heimatbasis in North Carolina über den Weg liefen, gehörte Vito dem SEAL Team 6, kurz SD6, an. SD6 ist die geheime Elite der Elite. Jeder auf unserem Stützpunkt wusste, dass die SEALs ein Modellhaus nachgebaut hatten, wo sie intensive Übungen durchführten, auch unter Einsatz von Black Hawks. Und später wurde bekannt, dass die CIA einfach die Originalbaupläne für das Mockup-Haus im Gemeindearchiv von Abbottabad kopiert hatte. Wir wurden von dem Haus ferngehalten. Aber das hinderte uns nicht daran, in der Kantine UBL zur Sprache zu bringen. War es soweit? Und warum wurde erst die SIGs eingesetzt, nicht aber die SAD, die CIA-Einheit für die Covered Operations, der ich angehörte? Als ich Vito aus seinem Truck steigen sah, wusste ich, dass es ernst wurde. ST6. Es ging um UBL. Das konnte gar nicht anders sein. Während am 6. Februar 2011 im Stadion der Cowboys in Arlington, Texas, die Green Bay Packers und die Pittsburgh Steelers um den Super Bowl 45 kämpften, feierte Vito bei sich zu Hause seinen Geburtstag. Er hatte mich eingeladen, zusammen mit 5 Kollegen vom ST6. Gewärmt von 2 Grills, auf denen Burger brutzelten, saßen wir auf der Terrasse, tranken Bier und rauchten. Halbzeitpause. Zwischenstand 21:10 für die Packers. Im Fernsehen hüpfte Fergie von den Black Eyed Peas hin und her. Sie trug Flügelchen an den Schultern und einen engen Dress mit kurzem Röckchen. So ein bisschen wie ein Soldat aus dem römischen Altertum. Wer sagt schon, kommt. Das weiß doch sowieso jeder, was das Haus zu bedeuten hat. Wow! Mein Touchdown in Fergies Endzone. Dafür würde ich alles geben, Jungs. Alles, mein Leben. Sam, ein All-American Guy mit kantigem Kinn und blauen Augen. Wusstet ihr, dass Fergie High School Beste in Rechtschreibung war? Robbie, ein schwarzer haitianischer Akzent. Es ist mir doch egal, wie sie es schreibt. Hauptsache, es bedeutet, come and fuck me. Ed, der Jüngste, ein schmaler Typ, geschmeidig wie ein Balletttänzer. Jungs, wofür trainiert ihr? Mir braucht Fergie gar nicht zu schreiben. Der Fährte zu ihr folge ich mit geschlossenen Augen. Yeah. Mike aus Arizona, ein Vollblut-Hopi. Ihre Geheimniskrämerei nervte mich allmählich. Ihr seid die Auserwählten, die UBL einfangen sollen. Das weiß doch jeder. Die Black Hawks und so das ganze Theater drumherum. Sie war Pfadfinderin. Jerry, der kleine flinke Latino, bester Ringer bei den Seals. Ein sehr frommes katholisches Mädchen. Mich macht sie auch ganz fromm. Wie hätten sie mich wohl charakterisiert? Als den halbrussisch-jüdischen Bauern aus Milwaukee vermutlich. Du solltest sie im Mund halten, Tom. Frag nicht. Die Halbzeitshow war zu Ende. Fergie lenkte sie nicht mehr ab. Johnson, wenn das nach draußen dringt, Mann, das hier hat die allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Kein Wort von uns, echt nicht. UBL, wer sonst? Ihr braucht nicht zu sagen, wenn ihr die Klappe haltet, dann weiß ich genug. Sie schwiegen, das war die Bestätigung. Ich wusste es. Aber nicht so, wie ich es jetzt weiß. Oh Gott. Echt? Tatsächlich. Holy shit. Nach der Halbzeitpause verlagerte sich die chaotische Unterhaltung auf UBL. Bis 12:30, als wir allesamt stockbesoffen waren. SD6 trainierte für die Operation auf unserer Basis, aber die operativen Einheiten der CIA, die blieben außen vor. Mir dämmerte, was dahinter steckte. Sollte die Sache schiefgehen, wäre die Navy verantwortlich und nicht die CIA. Mhm. Wo sich UBL befand, war für die übrige Welt ein Rätsel. Bei der SAD dachten wir zu dem Zeitpunkt an Afghanistan. Dann noch mal. Ach so. Ich war noch hier. Die CIA hat den Kurier von UBL enttarnt. Das war der Durchbruch. Anschließend waren Späher der CIA dem Kurier gefolgt. Wohin, wurde nicht bekannt gegeben. SD6 wusste aber schon, dass UBL in einem großen Haus wohnte, das eigens für ihn gebaut worden war. Mit ungewöhnlich hohen Mauern rund um das Anwesen. Dort lebten Menschen, die nie ins Freie gingen. Dieses Haus hatten sie auf unserem Stützpunkt nachgebaut. Und werdet ihr ihn nach Guantanamo oder in die USA bringen? Der Auftrag lautet Kill or Capture. Keine Ahnung, wohin er wandert. Ich denke doch, dass sie ihn vor Gericht stellen werden, oder? Kill or Capture? Kein Kill-Unsinn. Nein. Wir nehmen ihn mit nach New York. Wir stellen ein Zelt am Ground Zero auf und da wird er abgeurteilt. Wir verlesen die Namen aller Opfer und danach hängen wir ihn. Ja. Zuerst die Eier ab. Und ich verfutter sie an meinen Hund. Ja. Nicht mal dein Hund würde die Eier von Bin Laden fressen. Aber warum Kill or Capture? Warum nicht nur Capture? Ja. Kill geht doch immer noch, wenn es aus dem Ruder läuft. Ihr müsst ihn mitnehmen, Jungs, oder? Doch. Ihr könnt es uns nicht antun, dass er seine Geheimnisse mit ins Grab nimmt. Finde ich auch. Wir nehmen ihn lebend mit. Das Dumme ist aber, dass ihr ihn killen wollen, Jungs. Ach, ja. Kill or capture, so hieß es beim Briefing. Es muss capture sein. Sie wollen nicht, dass UBL überlebt. Sie wollen ihn erledigen. Absolut kein Kill. Absolut keiner. Für uns kommt nur Capture in Frage. In dem Haus, da sind ganze 4 erwachsene Kerle. Einer davon UBL. Welchen Widerstand können die schon leisten? Ne? Mhm. Ist das Haus mit Sprengstoff vollgestopft? Ich glaube nicht, dass UBL seine Frauen und Kinder opfern würde. Mhm. Mit seinen Angehörigen ist er immer behutsam umgegangen. Wir nehmen ihn mit. Ich will ihn an der Leine durch die Basis schneiden. Ich will auf ihn pissen. Ich will, verdammt, mein Gott, was will ich alles mit ihm machen? Tims Bruder war im Inferno der Twin Towers verschwunden. Vor 5 Tagen hatten wir Besuch aus dem Pentagon. Er wurde herumgeführt, als wenn er der Präsident persönlich wäre. Ja. Ja, ich muss den Begleittross mit. Wir bevorzugen einen Kill, sagt er zu mir. Wer? Wir? Wir, das Weiße Haus. Kill, no capture. Beraten Sie sich mit Ihrem Kommandanten. Warum? Stellen Sie sich UBL in D.C. oder New York vor. Die Show. Wir wollen kein Theater. Er muss weg. Beseitigen Sie ihn wie einen tollwütigen Hund. Beseitigen Sie ihn wie einen tollwütigen Hund, das hat er gesagt. Kommt nicht in Frage, kein Kill. Wir stellen ihn aus, in einem Käfig. Er ist doch eigentlich ein Freak, oder? Wir nehmen ihn lebend mit. Jawohl, keiner, verdammt von euch, sollte sich einfallen lassen, UBL über den Haufen zu schießen. No Headshot! Es ist also Kill? Offiziell nicht, aber es ist schon das, was man von uns erwartet. Und dass wir alles mitnehmen, was wir an Notizen und Festplatten, Videotapes und Laptops tragen können. Jerry? Ja? Du bist Point Man. Das wird deine Kugel. Nein, wir müssen ihn am Leben lassen. Gut so, Jerry. Nein! Genau, nein. Wir nehmen ihn mit und wenn ich daran glauben muss, damit er am Leben bleibt. Ich opfere mich für UBL. Hauptsache, er wird zum Ground Zero gebracht. Oh, mein Bruder, ich hoffe mich auch. Da werden außer uns noch mindestens 20 weitere Schützen da sein, die ihn bei der Operation erschießen würden. Das haut doch nie hin. Wenn wir UBL am Leben lassen wollen, müssen wir das heimlich tun. Oder sollen wir etwa das ganze Team davon überzeugen, dass wir den Auftrag nicht ausführen sollen? Es ist nicht illegal, dass wir ihn am Leben lassen. Das ist die eine Hälfte des Auftrags. Vito kriegt was von irgendeinem aus dem Weißen Haus gesagt. Der erzählt, dass der Präsident glücklich wäre, wenn ihm UBLs Kopf auf dem Tablett serviert wird. Das ist doch wohl ein bisschen doll, oder? Ich weiß nicht, welches Spiel hier gespielt wird, aber ich mach da nicht mit. Warum wollen Sie ihn tot? Sie wollen nicht, dass er den Mund aufmacht. Warum nicht? Was meinst du, Tom? Ist doch suspekt, oder? Er müsste ihn am Leben lassen. Geronimo. Hörspiel in 4 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Leon de Winter. Übersetzung aus dem Niederländischen Hanni Ehlers. Teil 1. Mit Tom Johnson, Sylvester Groth. Ruth Fiorentino, Barbara Nüsse. UBL, Matthias Buntschuh. Vera Baranko, Stefanie Eid. Apana, Birte Schnöing. Vito Jafrida, Peter Kurt. Mohamed Hashimi, Michael Rotschopf. Und Martin Engler, Konstantin Graudus, Julian Greis, Paul Herwig, Mirko Kreibig, Kai Mertens, Anne Moll, Alexander Ratschun, Ibrahima Sanogo, Stefan Schad, Wolf-Dietrich Sprenger, Gala Winter. Komposition Andreas Bick. Trompete Paul Brody, Rubab Markus Schlafke, Bansuri Tilman Denhardt. Technische Realisation Gerd-Ulrich Poggensee, Sabine Kaufmann und Sebastian Ohm. Regieassistenz Lisa Krumme. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Dramaturgie Susanne Hoffmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2018.